Zeit kann noch vergehen? Wie viel Leben hab ich noch? Wie viele Dinge können geschehen? Wie viele gelangen in ein schwarzes Loch? Wie viel Trauer kann noch kommen? Wie viel Blut kann ich noch sehen? Wie viele Tage bin ich besonnen? Wie viele werden im Zeichen des Unsinns stehen? Der eine singt mir von der anderen Welt, bevor alles, was ist, zusammenfällt, bevor es mich tief zur Mutter führt. Denkt sie, wird dieses Feuer immer wieder schürt. Wie viel gestern kann mich weiter quälen? Wie viele Bilder muss ich noch begehren? Wie viele Untergänge werde ich noch zählen? Wie viele werden Glück verzehren? Wie viel Glück wird nicht mehr sein? Wie viel Herz hab ich verloren? Wie viele Monde verschwinden im alten Schein? Wie viele werden neu geboren? Sterne singt mir von der anderen Welt, bevor alles, was ist, zusammenfällt, bevor es mich tief zur Mutter führt. Denkt sie, wird dieses Feuer immer wieder schürt. Sterne singt mir von der anderen Welt, bevor alles, was ist, zusammenfällt, bevor es mich tief zur Mutter führt. Denkt sie, wird dieses Feuer immer wieder schürt.